Dieser ausgestoßene Scheik Malek hatte meine Sympathie. Aber damit nicht genug. Hatschi Halef Omar hatte sich in die Tochter Amschas rettungslos verliebt und war entschlossen, sie zu heiraten. So zogen wir gemeinsam nach Mekka. Halef, Hanne und ich blieben dort, während Scheik Malek das Schiff Abu Seif suchte und fand. Die gesamte Mannschaft wurde zu den Vätern versammelt. Noch aber war Abu Seif ihm entgangen. Ich hatte mich in Mekka etwas umgesehen und war im Begriff, am heiligen Brunnen Semsem eine Flasche mit dem heiligen Wasser zu füllen, und gerade steckte ich sie ein, drehte mich um, als keine 10 Schritte vor mir Abu Seif stand, der mich sofort erkannte. In weniger als 3 Minuten trug mich mein Kamel aus der Stadt, verfolgt von Abu Seif und einer wütenden Menge. Nur ein einziger Reiter aber war mir während der Verfolgung verhältnismäßig nahe gekommen: Abu Seif. Amscha, die mich vor den Toren Mekkas erwartet hatte, erkannte mich und Abu Seif. Sie versteckte sich hinter einem Felssturz. Ich erriet ihr Vorhaben. Sie wollte Abu Seif zwischen sich und mich bringen. Abu Seif war auf Rufnähe an mich herangekommen. Ich konnte nichts anderes tun. Ich zielte und feuerte. Um ihn zu schonen, hatte ich auf die Brust des Pferdes gehalten. Es überschlug sich und begrub den Reiter unter sich. Abu Seif war betäubt und wurde gefangen genommen. Man stellte ihn vor Gericht. Gerade hatte Malek das Urteil gesprochen, als Abu Seif plötzlich aufsprang, zwischen 2 Atebe hindurchschnellte und zum Ausgang des Lagers lief. Dort aber rannte er Halef in die Arme, der sein Schicksal besiegelte. Als Dank und Belohnung für diese Tat wurde Halef in den Stamm der Atebe aufgenommen und Hanne, die Blume der Blumen, wurde seine Frau. Mit den Atebe zog ich dann bis in die Wüste El Dane. In Maskat, am Persischen Golf, wartete auf Halef und mich ein außerordentliches Erlebnis. In einem der Kaffeehäuser sahen wir einen Mann, der seltsam, merkwürdig und großartig zugleich und einer längeren Betrachtung wert war. Sidi, was für ein Mann. Was hat er für einen Hut auf? Ein Zylinderhut. So einen Hut habe ich noch nie gesehen. Und seine Nase. Seine Nase hat sich bis zum Kinn verlängert. Sidi, sage mir, wie nennt ihr das, was dieser Mann an sich trägt? Nun, er trägt einen grau karierten Rock, eine grau karierte Hose, eine grau karierte Weste, einen grauen Schlips, graue Gamaschen und graue Stiefel. Also ein grau karierter Mann. Hello. Psst. Hello. Bedienung. Bitte. Coffee, please. Kaffee. Yes, Kaffee. Und Roastbeef. Ich verstehe nicht. Was bitte? Oh, boy, Roastbeef. Wie? For eating. Fleisch. Ah. Kebab, meinte Herr Effendi. Ah, Kebab. Bitte sehr. Oh, thank you. Oh, please. Araber? No. Türke? No. Englishman? No, German. Ich bin Deutscher. Ah, ein Deutscher. Und was machen Sie hier? Kaffee trinken. Very well. Was sind Sie? Schriftsteller. Oh, und was wollen Sie hier in Maskat? Ansehen. Und dann weiter? Weiß noch nicht. Haben Sie Geld? Ja. What's your name? Wie heißen Sie? Karabenemsi. Welcome, Sir. Kenne euch. Ihr kennt mich? Ja, bin Freund von Sir Emery Boswell. Ach. Mitglied von Travelers Club, London. Wirklich? Ihr kennt Sir Emery? Yes, yes. Wo ist er denn jetzt? Auf Reisen. Hier und dort, weiß nicht. Ihr wart mit ihm in Algier. Allerdings. Löwengeschoss. Ja. Dann Jagd auf Wüstenräuber. So ist es. Haben Sie jetzt Zeit? Warum stellt ihr diese Frage? Oh, listen to me. Habe gelesen von Babylon. Ninive, Ausgrabung, Teufelsanbeter, you know. Ja, ja. Will hin. auch ausgraben. Fowling-Bullhomen, verstehen, geflügelten Stier ausgraben. Britisches Museum schenken. Also, ja. Ja, kann aber nicht Arabisch. Will gern Jäger haben. So. Macht mit. Bezahle gut, very gut. Darf ich um euren Namen bitten? Oh, excuse me. Lindsay, David Lindsay. Freut mich sehr, David. Oh, Titel nicht, brauchen nichts dazu sagen. Also gut. Ihr wollt also wirklich an den Euphrat und Tigris gehen? Yes, aber Dampfboot. Mhm. Fahre hinauf, steige aus, Dampfboot wartet oder zurück nach Bagdad. Hm. Kaufe Pferde und Kamele, then reisen, jagen, ausgraben, britisches Museum schenken, Travelers Club erzählen. Geht ihr mit? Ich bin am liebsten selbstständig. Oh, verstehe. Könnt mich verlassen, wann wollt. Werd gut bezahlen. Wer ist noch dabei? Ja, ich, zwei Diener. Und wann fahrt ihr ab? Übermorgen. Übermorgen? Morgen. Heute. Gleich, wann ihr wollt. Ja. Ihr schlagt ein. Also gut, Sir David. Aber nur unter der Bedingung, jederzeit wieder meinen eigenen Weg gehen zu können. Well, einverstanden. Mit Halef war ich übereingekommen, dass er mit seiner Frau Hanne und den Atebe zu den Schamar-Arabern reisen sollte, um mit ihnen über die Einverleibung der Atebe in diesen Stamm zu verhandeln. Er sollte mein Kamel mitnehmen und mich dort zu treffen suchen. Halef besaß das besondere Vertrauen des Scheiks, und es beunruhigte mich nicht, dass wir uns vorübergehend trennen mussten.